Deutschlandradio Berlin. Wortspiel Zeitreisen. Korff erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist und damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist. Zeigt sie zwei, somit auch zehn, zeigt sie drei, somit auch neun. Und man braucht nicht hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Auf der Uhr von Christian Morgenstern hebt sich die Zeit selber auf. Das Wesen der Zeit ist das Zeitlose. Zeitlos, sorgenlos lebt der Mensch dahin. Zeit und Verfall, das Bewahren der Vergangenheit, eine Sendung von Peter Zorn. Diese Uhr, eine deutsche Erfindung. Aber sie wird so grundsätzlich ignoriert, ihr Gebrauch arbeitsrechtlich geahndet, so als ginge von ihr eine große Gefahr aus. Andere Nationen haben zum Beispiel dem Trödeln einen kulturellen Wert zugemessen. Und wir, zumindest die Berliner, haben nur gelacht, als wir davon hörten. Die fast 50 Jahre alte Aufnahme einer Lesung Heinrich Bölls in einem Berliner Funkhaus beweist es. Irisches Tagebuch. Der Kinobeginn ist auf 21 Uhr angesetzt, doch wenn irgendetwas unverbindlich ist, dann diese Uhrzeit. Selbst unsere wagste Verabredungsformel, wenn wir sagen so gegen neun, hat dagegen den Charakter äußerster Präzision. Denn unser so gegen neun ist um 9:30 zu Ende, dann fängt so gegen 10 an. Dieses 21 Uhr hier, die nackte Deutlichkeit, mit der es auf dem Plakat steht, ist jedenfalls reine Hochstapelei. Seltsam genug, dass die Verspätung keinen Ärger auslöst, nicht den geringsten. Als Gott die Zeit machte, sagen die Iren, hat er genug davon gemacht. Zweifellos ist dieses Wort so zutreffend, wie es des Nachdenkens wert ist. Stellt man sich die Zeit als einen Stoff vor, der uns zur Verfügung steht, um unsere Angelegenheiten auf dieser Erde zu erledigen, so steht uns zweifellos genug davon zur Verfügung. Denn immer ist Zeit gelassen. Ist Zeit gelassen. Die Messung des Zeitverbrauchs ist überflüssig. Und damit ist auch die Kantsche Frage, was darf ich hoffen, sinnlos geworden. Eine Archäologie des Wissens, die historische Forschung, die Mühen, Vergangenheit zu bewahren, vielleicht aus ihr zu lernen, die Kultur der Erinnerung zu pflegen, all dies sind nun verlorenere Irrtümer des menschlichen Geistes. Man braucht nicht hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Die Korff'sche Uhr, psychologische Utopie, Laune des Gehirns. Aber mit ihr leben? Der Mensch weiß, dass seine Lebensspanne einer geologischen Sekunde gleicht, die er meist verlängern möchte. Er baut sich geistige Brücken, um die Vergänglichkeit, das Wissen um organischen Zerfall zu bewältigen. Alles ist lebendig tot. Der Aphorismus des österreichischen Künstlers Egon Schiele mischt sich mit vielen weiteren Statements, die mit dem Unabwendbaren kämpfen, es verdammen, anklagen. Und dann gibt es gewichtige Worte mit Eitelkeit unterlegt. Thomas Mann preist die Vergänglichkeit. Es ist die Vergänglichkeit. Sie ist die Seele des Seins. Ist das, was allem Leben Wert, Würde und Interesse verleiht. denn sie schafft Zeit. Tut sie das? Sicher im klassisch-physikalischen Sinn. Portionen des Vergänglichen füllen das Zeitkonto der Welt. Aber das Wissen um Vergänglichkeit als Lebenswürde und nicht als existenzielle Bürde zu verinnerlichen, das mutet heroisch übertrieben an. Die kollektive Vergänglichkeit, die historische Vergangenheit, schafft sie noch Zeit, Interesse? Gottfried Benn konstatierte in seiner Zeit: Die Geschichte ist machtlos gegenüber den Menschen geworden. Und vor kurzem äußerte sich der Historiker Christian Meyer in diesem Sinn: Die Lage der Geschichte in unserer Gesellschaft, in Europa, zumal in Deutschland, scheint wenig günstig zu sein. Wir wissen nicht, ob und welche Zukunft unsere Staaten haben, worauf wir eigentlich unsere Kinder vorbereiten sollen. Ist dies die Stimme eines überreizten Nervs der Zeit? Das Fazit. Schnell noch in den Himmel, bevor sie die Tür dort zuschließen. Aber neben dem Göttlichen existiert der säkulare Himmel. Und wenn gerade von dort ein Wesen bei uns einschweben würde, von einem bewohnten Planeten mit weit vorangeschrittener Evolution, ein Wesen durch einen Quantenkanal hereingebeamt, dann hat es natürlich längst Einsicht in unsere Archive genommen. Mr. Universum weiß, dass unsere drei Raum- und eine Zeitdimension in seiner Heimat längst mit einem sechsdimensionalen Gebilde zur zehndimensionalen Raumzeit verschmolzen sind. Und er weiß, was wir schon alles vergessen haben. Wie unsere Vergangenheit beschaffen war, als wir noch nichts davon ahnten. Und die Existenz in Raum und Zeit einer Folge von sich einander ablösenden Historienbildern glich, gegen die wir uns auflehnten oder die wir in der Zukunft umzuarbeiten gedachten. Und das extraterrestrische Wesen spendet uns ein wenig Trost mit den Worten Eugen Roths. Ein Mensch, erfüllt von fortschrittsblanken, stromlinienförmigen Gedanken, durcheilte froh die Zeit und fand nicht den geringsten Widerstand. Sein Sohn ist lebend gegenwärtig bereit, so gut wie büchsenfertig. Sein Enkel, wenn er sich dran hält, kommt schon in Weißblech auf die Welt. Hinweg mit dem gedankenschweren Rahmen der Vergangenheit. Der Besucher aus dem All schränkt ein. Aber die Lage der Geschichte, zumal der Naturgeschichte, ist doch als glänzend zu bezeichnen. So viel Interesse auf diesem Planeten. Alles noch etwas frühgeburtlich naiv, aber nur Mut. Vergangenheitstrunken tanzt die Jugend um Dinosaurier. Aber weiß sie, was Evolution ist? Paläontologische Leidenschaft. Schönes Gefühl. Neuseeland ist stolz auf die Kulisse hinter einem Herrn der Ringe, will die Ökonomisierung der Zeit mit Kultur versöhnen. Aber weiß es, was Kultur ist? Wir sind vom Archäokonsumismus bewegt, der Symbiose von gestern und Geld. Schamanen haben Konjunktur. Alles lässt sich kaufen. Auch die Zeit. Die politische Vergangenheit, man habe sich ihr zu stellen, soll von ihr abgeführt werden, zum Verhör. Dann die beschworene Wissensgesellschaft. Zeit des Wissens, Wissensgesellschaft oder Zeit des strategischen Vergessens? Wissensgesellschaft, Phrase im Dienst fundamentalistischer Globalisierungspropaganda. Das Motto Heinrich Schliemanns, finde, was du finden willst und musst. Die Archäologie des Wunschtraums, Droge fürs geistige Event. Der Druck zum Zeittrend gebiert Zivilfeigheit? Das Wort Heinrich Manns, des größten Analysten deutscher Mentalität. Auch die physikalische Gesellschaft hat nun den internationalistischen Kotau vollzogen. Bologna-Prozess, das Wort für eine neue Bildungsstrategie als Selbstzweck. Bewährtes wird abgelöst. Erzwungene Zukunft auf Kosten der Vergangenheit. Nennt zur Elite gehörig die, welche im neoliberalen Narrenjargon stammeln. Topfit, kompetent, zwischen strategischen Potenzialen evaluieren, hinter strukturellen Defiziten nach Profilen schnüffeln. Fürs Konzept der operativen Verdummung. Hat Vergangenheit noch eine andere Zukunft? Oder huldigen wir ausschließlich dem, was Martin Heidegger die vulgäre Zeit nannte, die Weltzeit als Jetztzeit, der Götze heute und sonst nichts? Before they close the door. Ihr müsst im Raum der Zeit auf- und abrutschen. Vorwärts und rückwärts, wie es Kurt Tucholsky vorgeschlagen hat. Dinge herausfinden, die eine Spur hinterlassen haben. Bei uns haben wir zum Beispiel das Jetzt im Sinn eures Philosophen Hegel verinnerlicht und zur Maxime erklärt. Aber natürlich befinden wir uns längst nicht mehr im postreligiös-fanatischen Zustand. Die konkrete Gegenwart ist das Resultat der Vergangenheit und sie ist trächtig von der Zukunft. Die wahrhafte Gegenwart ist somit die Ewigkeit. Es gab doch schon viele Stimmen, welche euch eine andere Dimension des Jetzt erschlossen haben. Ernst Bloch etwa. Es ist noch leicht zu spüren, wenn vor kurzem etwas geschehen ist. Doch während es geschieht, genau dies Jetzt eben und was darin ist, das wird nicht so leicht beachtet. Es zuckt vorbei. Ja, selbst wenn das Etwas darin sich länger wiederholt, wird es erst bemerkt, sofern man vorher schon darauf gespannt war. Schiller hatte seinen jungen Landsmann Hölderlin zu Besuch. Gegen Ende kam ein behäbiger Mann hinzu, der sich in die Ecke setzte, nach kurzer Vorstellung, und nicht stören wollte. Erst wenig später, bei der Abreise, also zu spät, erfuhr Hölderlin, dass der vermutete Gutsbesitzer, dass all dieses Unvorbereitete, ja direkt Störende, jetzt und hier in Schillers Stube Goethe gewesen war. Ein Glücksfall. Das Störende jetzt und hier erweist sich im Nachhinein als erinnerungswürdig. Eine Spur von Vergangenheit legt sich über die Empfindung des Jetzt. Meist liegt das Jetzt als Zählpunkt zwischen dem Sogleich, nicht mehr und dem eben noch nicht jetzt. Und doch, da ist eine epochenspezifische Qualität im Sack der Zählpunkte. Man muss aber genau hinhören, um etwa den folgenden Text der Vergangenheit zuzuordnen. Man kann wohl mit Gewissheit sagen, dass die Welt noch nie so bunt aussah wie jetzt. Sie ist eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Widersprüchen und Kontrasten. Altes und Neues, Kultur und Rohheit, Bosheit und Leidenschaft. Egoismus im Schafspelz, Egoismus in der Wolfshaut. Aberglauben und Unglauben, Knechtschaft und Despotism. Unvernünftige Klugheit, unkluge Vernunft. Geistlose Empfindung, empfindungsloser Geist. Man könnte die Litanei von Sonnenaufgang bis um Mitternacht fortsetzen und hätte kaum ein Tausendstel des menschlichen Chaos genannt. Aber so soll es sein. Aus einem Brief von Hölderlin vom 10. Januar 1797. Soll es so sein? Bewahren wir die Vergangenheit, indem wir auf der Stelle treten? Hat sich seit über 200 Jahren nur die Fassade des Menschlichen verändert? Das Chaos als Konstante? Mr. Universum schweigt diabolisch. Sind wir reif für die Kolonisation einer Macht mit anderer Zeitverwaltung? Denn es gibt doch nur ewige Wiederholungen. Peter Sloterdijk hat das Jahr 1492, in dem Kolumbus Kuba und Haiti entdeckte, in dem Martin Beheim den ersten Erdglobus in Nürnberg vorstellte, das Jahr, als die sogenannte Neuzeit das Mittelalter ablöste, als Nullpunkt entlarvt, an dem die Gefährdung durch die Zeit ihren Anfang nahm. Das Ungeheure in der Zeit ist seit 1492 die aus der Ferne in eine neue Einheit zusammengepresste Menschengattung selbst, als gleichzeitig in gleicher Zeit existierende. Nicht der Verlust der Mitte ist das mentale Trauma der Neuzeit, sondern der Verlust der Entfernung zu den anderen. Dadurch vollzieht sich die Modernisierung als Durchsetzung eines temporalen Kommunismus für die Gattung als Ganze. Wo Menschen ihre Lage in Raum und Zeit nach modernen Standards auslegen, müssen sie sich als Angehörige einer Zwangskommune begreifen, die kein Entrinnen mehr zulässt. Zeit, Kommunismus oder vulgäre Zeit. Kein Entrinnen ist möglich. Ihr habt eine Figur kreiert, meldet sich das kosmische Wesen. Den Rattenfänger. Ihr nennt ihn den Rattenfänger von Hameln, aber es ist der Rattenfänger der Zeit. Karl Simrock, euer Dichter, hat ihn in einer Ballade beschrieben. Der Rattenfänger zieht heran, o seht den bunten Jägersmann. Er blickt so wild und singt so mild. Die Ratten laufen, ihm zu Haufen, er lockt sie nach mit Wunderschall, er tränkt sie in der Weser all. Der Rattenfänger verfügt über zwiespältige Fähigkeiten. Einerseits ist er in der Lage, die Gesellschaft zu reinigen, Er vermag eine synchrone Bewegung in einer als feindlich empfundenen Masse zu erzeugen. Er tritt als Erlöser auf. Andererseits missbraucht er seine Kunst, wenn Unschuldige von ihm zusammengepfiffen werden. In der Sage wird dieser Missbrauch dadurch ausgelöst, dass ihm der verdiente Lohn für die Befreiung einer Stadt von Ratten verweigert wird. Daraufhin lässt er die Kinder des Ortes in einem Berg verschwinden. Die negative Seite seines Charakters gewinnt Oberhand, weil die positive nicht gewürdigt wird. Die Eltern liefen nach den Toren, doch jede Spur war schon verloren. Euer Rattenfänger ist nun ein Zeitlenker, der euch weismachen will, Vergangenheit käme ohne Objektivität von Tatsachen und Zukunft ohne Vergangenheit aus. Er ist der Zeitheld in einer Kultur des Verschwindens, einer Kultur des in den Berg führens, des Entfernens aus der Welt, wie bei diesen Kindern in der Sage. Einer Kultur des kollektiven Nagens, des erzwungenen Verschleißes. Er ist die Leitfigur des Jetzt und Götze der Presse. Karl Kraus, das Lied von der Presse. Im Anfang war die Presse und dann erschien die Welt. Im eigenen Interesse hat sie sich uns gesellt. Nach unserer Vorbereitung sieht Gott, dass es gelingt. Und so die Welt zur Zeitung erbringt. Jetzt seid und immer wieder jetzt seid billiger Art als Ersatz für echte, wird generalanzeigerhaft repetiert, um so Sekundenzeiger der Geschichte zu spielen, wie Schopenhauer das nannte. Von Fall zu Fall kennen Zeitungen sogar welthistorische Augenblicke. Nur sind sie meist erst recht keine, sondern Schlagzeilen. Und die wirklichen Aktualitäten stecken einer geringen oder auch gar nicht gebrachten Nachricht. Vielleicht war diese Stille nichts als die Halbwertzeit einzelner Wörter. Lauten die ersten Zeilen eines Gedichts von Durs Grünbein. Zeit und Verfall, Zerfall der Werte. Noch nicht ganz, aber schon halb zerfallen, Halbwertszeit. Die Poesie muss Begriffe aus dem rationalen Raum entführen und nähert sich oft unmittelbarer der Wahrheit. Stille, geistige Leere. Die Halbwertszeit von Nachrichten als Merkmal des kollektiven und subjektiven Erinnerungsvermögens, das sich zu verkürzen scheint, einem Grenzwert des Verschwindens nähert. In der Kommunikationswissenschaft spricht man heute von Agenda-Cutting, wenn Themen der breiteren Aufmerksamkeit entzogen werden oder verschwinden. Demgegenüber wird die geschickte Vermarktung neuer Nachrichten, die vor allem um Zerstörungen und Katastrophen kreisen, als Agenda-Surfing bezeichnet. Man surft verbal in der Tragik des Geschehens. Günther Anders fühlte angesichts des neuen Mediums Fernsehen, dass die Kontinuität des Daseins durch einen Pointillismus des Existierens abgelöst werde. Er sah, ein visionärer Gedanke damals, Raum und Zeit in den Medien durch Omnipräsenz und Simultanität ersetzt. Der Leipziger Philosoph Christoph Türke wählte vor kurzem den Begriff der Sensationsgesellschaft. Er beschreibt die moderne Gesellschaft als Erregungsmasse, die unter audiovisuellen Schocks steht und zieht Vergleiche zur Suchtproblematik. Das Nervensystem werde von Sensationen abhängig. Immer häufiger muss ein Schuss Katastrophe gesetzt werden. Und in dem Maße, wie dies zum Merkmal der allgemeinen gesellschaftlichen Verfassung wird, sei die Sucht messianisch zu begreifen, als Zufluchtsstätte der Utopie. Die Inflation zeitanalytischer Begriffe lässt sich um das Wort Zirkuskultur erweitern. Sensationen am laufenden Band. Informationskapitalismus. Opfer der Rattenfänger. Wesen in der Zirkuskultur. Wir. Kann der Seher aus der Region des ewigen Jetzt den Horizont einer anderen Zeit skizzieren? Ich habe schon fast alles gesagt. Es geht nur noch darum, sich der Propheten zu erinnern, welche die Zeitkrankheiten heilen können. Günter Eich hieß einer. Gleich morgens lesen wir am Zeitungsstand das Älteste. Der Zeitungsstand ist gelb, aquarelliert oder aus Versehen, aber gelb. Was ist die natürliche Farbe für Zeitungsstände? Selbst ein integres Infrarot hätte seine Überzeugungskraft, zum Beispiel in Verbindung mit Milano-Matsch oder anderen ausgestorbenen Blättern. Das Älteste ist immer schwarz, das ergibt sich aus der Sache Schwarzwurzel, Schwarzwald. In unserem Fall Infantiles für 40- bis 70-Jährige. Das hat in allen Zwischeneiszeiten die Welt bewegt. Jetzt will man die Mittel dafür streichen. Das ist ein Fehler, ganz bestimmt. Man braucht nur auf die Straße zu gehen, morgens und an den Zeitungsstand. Dann fällt es einem wie Brillen von den Augen. Endlich weiß man, was Zeit ist. Solange man auch trödelt, es wird nicht früher. Solange man auch trödelt, die Zeit will weiter. Wie ein Zählwerk, das die Folge der Jetzt-Punkte abarbeiten muss. Martin Heidegger hat die Sorge als Sinn des menschlichen Daseins diagnostiziert. Im Seinssinn der Sorge offenbare sich die Zeitlichkeit. Die Sorge ist mit den Freuden des Lebens verschränkt. Manchmal auf eine undramatische und doch unwiederbringliche Weise, die mit der Erinnerung zu tun hat. Die Schauspielerin Maria Wimmer hat eine Passage aus Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen, die diesen Tatbestand aus dem Spektrum der Schicksale von Gedanken emotional zum Ausdruck bringt. Zeit ist erinnerte Wirklichkeit. Anstelle der Freuden, die ich seit einiger Zeit hatte, wäre mir jetzt als einzig mögliche, die ich in diesem Augenblick hätte genießen können, das Glück erschienen, die Vergangenheit verschönern und die Schmerzen mindern zu können, die meine Großmutter einst gelitten hatte. An jene Schmerzen, so grausam sie waren, klammerte ich mich mit aller Macht, denn ich spürte, dass sie aus der Erinnerung hervorgingen, die ich von meiner Großmutter hatte, und der Beweis waren, dass diese Erinnerung wahrhaft in mir gegenwärtig sei. Wenn aber die momentane Wirklichkeit nur immer die Erfahrung der Vergangenheit ablöst, übertüncht, ersetzt, wenn mit der Erinnerung archivarisch abstrakt umgegangen wird, wenn das Vergängliche als nicht geldwerte Innerlichkeit überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, dann werden Literatur, Wissenschaft und Kunst dem Erfahrungsraum des Menschen entzogen. Die Kulturzeit wird nur noch durch die Korff'sche Uhr angezeigt. Zeigt sie 2, somit auch 10. Zeigt sie 3, somit auch 9. Und man braucht nicht hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Die Zeit der individuellen Wirklichkeit, des Erlebens, sie vereinzelt sich, verkommt zum statistischen Material in einer Kultur, in der die Bewahrung der Vergangenheit als Gestaltungsmittel der Zukunft weitgehend ausgeblendet ist. So wird die Zeit mit ihrer Qualität der Dauer dem Menschen entzogen. Emotionale Zeit vernichtet sich von selbst durch Anpassung an eine Wirklichkeit, in der chronologisches Geschehen überhaupt in Frage gestellt ist. Und dann löst alles, was passiert, weder Betroffenheit noch zustimmende Begeisterung aus. Abgefeimte Brutalität im Bewusstsein ihrer sofortigen oder schnellen Vergänglichkeit, ihres Zerfalls, führt zu rituellen Gesten der Hilflosigkeit. Beschreibungen von der Wirklichkeit werden, sofern sie nicht von Beginn an erfunden sind, einer virtuellen Sphäre zugeordnet. Ihr müsst die Spuren wiederfinden, welche die Dinge hinterlassen haben. Jetzt noch immer, doch dann und schließlich bald, immer Biergarten, noch hoher Sommer, doch die Zeit des Wartens naht, bald schimmert hinter gelbem Grün nasse Rinde, Haut der stummen Zeit für Winterlinden, graue Tage. Zeit und Verfall, das Bewahren der Vergangenheit. Sie hörten eine Sendung von Peter Zaun. Es sprachen Katharina Koschny, Christian Standke, Viktor Neumann und Ilka Teichmüller. Ton Alexander Brennecke. Regie Johanna Ellbauer. Redaktion Peter Kirsten. Das Manuskript zur Sendung finden Sie im Internet unter www.dradio.de.